die bei ständig abnehmendem Bevölkerungszuwachs ständig zunehmende Truppenpräsenz in allen Staaten muss ja einmal die Katastrophe des Weltkrieges herbeiführen. Schon lange verschlingt die Erhaltung der Heere den weitaus größten Teil aller öffentlichen Mittel. Das Jahr 1913 hat auch in dieser Hinsicht einen Rekord aufgestellt. Aber es gab noch viel mehr. Die Krisen züngelten, die Pleite kroch über das Land, das allgemeine Stocken in Handel und Gewerbe, die überall verminderte Kauflust, die dadurch bewirkte Arbeitslosigkeit und Hungersnot hielten die Staatsmänner, die Deutschlands Geschick lenken, für den geeignetsten Zeitpunkt, um die tiefste Ursache all des Jammers, die unerträgliche Auspressung der Volksarbeit für Militärzwecke, zu vergrößern. Die Gefilde, auf denen Unzufriedenheit, Groll, Wut und keimende Rebellion gedeiht, sind überreich gedüngt. Hören Sie nun, wie das so war, 12 Monde lang in jenem Jahr. Kalender 1913. Musik.